Oh, wie sich der Himmel am Abend färbt. Die Gräser wanken im Hohlweg und der Ginster steht in goldener Pracht. In den Blättern der Distel flüstert der Wind. In diesem Augenblick, bevor die Nacht beginnt, ist alles noch einmal wie wirklich und von seltsamer Schönheit. Das Ende von Iflingen. Hörspiel von Wolfram Lotz. Es wird Zeit. Es sollte jetzt endlich beginnen. Also, das nächste Mal kommen Sie nicht im letzten Augenblick. Das ist hier kein Spaß. Ich bin doch pünktlich. Guten Abend erstmal. Heiser. Psst, ja. Wie ist Ihr Name? Ludwig. Ludwig? So, so. Was sind Sie? Also, ich bin ein Engel. Ja, ja. Was für ein Engel, meinte ich. Ja, ganz normaler. Wieso? Was sind denn Sie? Erzengel. Erzengel Michael. Falls Ihnen das was sagt. Ja, ja, doch, das sagt mir was. Vielleicht können Sie mir auch erklären, wieso ich das hier mit Ihnen machen soll. Ja, ich weiß auch nicht genau, aber vielleicht soll ich Sie beraten. Beraten? Was sollen Sie mir denn raten können? Beraten? So, so, ja, ja. Ja, wie dem auch sei, Auftrag ist Auftrag. Zeigen Sie mal her. Was denn? Was haben Sie denn da für ein Schwert? Also, das ist ja kein Schwert. Das ist eine Posaune. Eine was? Wozu denn das? Naja, zur Lobpreisung. Zur Lobpreisung Gottes. Das ist der Tag des jüngsten Gerichts. Ja. Ein Schwert hätten Sie gebraucht. Keine Posaune. Kommen Sie bloß nicht auf die Idee, da reinzupusten. Sie würden die Menschen ja warnen. Das heißt, ich habe Sie jetzt mit dabei und dann werden Sie auch noch herumstehen mit Ihrer... Posaune. Posaune, da. Während ich den Auftrag erledige? Ja, ich... Meine Güte. Also, hin oder her, wir ziehen das jetzt durch. Ich sage, was gemacht wird und daran halten Sie sich. Ich weiß. Die Regenwolken werden weiterziehen. Der Wetterbericht verkündet deinen Willen, Herr. Die Straßen werden trocknen nach physikalischen Gesetzen in der Abendsonne. Lass aber die Tropfen noch für eine Weile aufgereiht an der Wäscheleine hinterm Haus, auch wenn das so nicht gedacht war. Was ist denn der Auftrag? Nun denken Sie mal nach. Was ist denn heute? Der Tag des jüngsten Gerichts. Ach, das weiß er immerhin. Und was wird da gemacht? Gerichtet? Na also, das machen wir jetzt. Der Auftrag ist dieses kleine Dorf da, hinter den Wiesen. Was heißt das denn genau? Na, wir werden die da richten. Mit dem flammenden Schwert und so. Schwert? Also, das da ist Iflingen, das Dorf. Dafür ist der Auftrag. Da gehen wir jetzt rein und schlachten die Menschen zu Asche. So lautet die Anweisung. Alle? Ja. Sind Sie sicher? Ich meine, soweit ich weiß, ist es doch ein völlig frommes Dorf. Also, hier steht, wenn Sie selbst sehen wollen... Na, schon gut. Ja, ja. Alle. So steht es in der Akte für Iflingen. Das ist Gottes Plan, also machen wir das jetzt so. Noch Fragen? Ja, aber wieso denn alle? Steht leider nicht in der Akte. Jedenfalls steht drin, diesbezüglich Iflingen, Menschen, Schwert, Rechten. Keine Ausnahme. Nichts weiter. Wollen Sie es nochmal nachlesen? Nun, wenn Sie... So, der Plan. Iflingen besteht nur aus dieser Straße, wo gerade die Laternen angegangen sind, und dieser Handvoll Häuser, die Sie da sehen. Wir fangen bei Haus Nummer 1 an und vollführen dann zügig den Auftrag bis zum Ende von Iflingen. Ende von Iflingen. Wenn Sie mich nicht aufhalten, haben wir das in einer Viertelstunde erledigt und gut. Und jetzt gehen Sie mir hinterher, und zwar leise. Ganz leise. Das Schwert soll plötzlich und furchtbar über Sie kommen. So ist das gedacht. Hier putzte sich die Frau 32 Zähne. Hier lag Staub in der Falte eines schwarzen Ledersofas. Hier aß die Frau ein Leberwurstbrot. Vor lauter Müdigkeit nur zur Hälfte. Hier weinte der Hund ohne Tränen. So wie Hunde das eben tun. Hier wurden Erbsen aufgetaut. Hier schrieb das Kind in ein Heft mit großer Sorgfalt den Buchstaben F. Hier schimpfte die Frau über die Regierung, um sich dann anderen Dingen zuzuwenden. Hier zog sich der Mann an und aus. Hier bewegte sich die Luft und man nannte es Wind. Hier machte das Kind auf dem blauen Teppichboden so, als wäre es ein Frosch. Ludwig. Ja? Falten Sie Ihre Flügel vernünftig zusammen. Oder wollen Sie, dass die uns erkennen? Wäre denn das so schlimm? Schlimm? Was ist schon schlimm? Das Unheil soll jedenfalls plötzlich über Sie hereinbrechen. So muss das sein. Ja, wieso das denn? Das ist schrecklicher. Das Gericht soll schrecklich sein. Und jetzt seien Sie mal leise. Das hier ist ja schon die Straße von Iflingen. Die können Sie ja sonst quatschen hören. Aber hier ist ja gar niemand. Die sitzen ja auch beim Abendbrot. Das Tagwerk ist getan, so. Und dann kommen wir mit dem flammenden Schwert unter sie. Das hat schon alles seinen Sinn. Ist das die Hausnummer 1? Ja, seien Sie leiser! Also, Sie bleiben direkt hinter mir? Wir laufen jetzt geduckt da erstmal rüber zur Haustür. Und zwar leise. Und los! Aua! Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Das war meine Ferse. Entschuldigung. An meiner Ferse. Aber nicht auf meine Ferse. So, jetzt hören Sie mir mal kurz zu. Ja. Wenn wir da jetzt reingehen, sind Sie ruhig. Ja. Sie halten sich hinter mir, aber nicht zu nah, damit Sie mir nicht im Weg rumstehen, wenn ich mit dem flammenden Schwert den Auftrag verrichte. Ja. Im Normalfall brennt man mit einem Streich jeden vom Scheitel bis zur Sohle auseinander. Das ist das Sauberste. Stinkt nur ein wenig, wenn das verpufft, ist ja Fleisch und Blut. So, so. Es kann aber natürlich auch mal vorkommen, dass ich horizontal hauen muss, damit der ganze Mensch verdampft. Oh. Zum Beispiel, wenn derjenige beim Fernsehgucken auf dem Sofa liegt. Oder wenn er fliehen will und man ihn nicht mit einem Hieb zu Asche kriegt. Da muss man nur aufpassen, dass man die Ruhe bewahrt. Sonst fuchtelt man mit dem Schwert herum und am Ende fangen die Gardinen Feuer oder sowas. Also, schön hinter mir bleiben, damit das sauber über die Bühne geht. Aber... Nichts da, Sie sind jetzt ruhig. So wird's gemacht. So ist der Auftrag. Wir gehen jetzt rein. Und... Was ist? Was ist? Es ist abgeschlossen. Himmel, diese Menschen und ihre Angst. Wer soll denn in dieses Kaff kommen, das sie abschließen müssten? Geben Sie mir mal den Schlüssel. Den was? Den Generalschlüssel. General? Den Schlüssel, mit dem wir die Türen aufmachen. Ja, sowas habe ich nicht. Dann halten Sie mal die Akte. Gut. Das ist allerdings... sinnvoll, nicht jedem sowas zu geben. Irgendwo... Hier, warum treten wir denn nicht einfach die Tür ein? Bitte was? Tür eintreten? Um Himmels Willen, das ist nicht erlaubt. Wir sollen hier richten, die Menschen. Sonst steht nichts geschrieben. Also machen wir sonst auch nichts. Nochmal, wir erfüllen hier unseren Auftrag und fertig. So, Ach so, hier ist er ja, Gott sei Dank. Und jetzt schön ruhig und Abstand halten. Verstanden? Ja, ja, schon verstanden. Aus Atomen hast du uns gemacht. In Atome wirst du uns auflösen. Wir schippen den Schnee, der wieder fallen wird. Und Abend für Abend schalten wir das Licht an in der Küche, bevor wir auf dem Stuhl einschlafen. Und dass es umsonst ist, auch das ist irgendwie in Ordnung. Stopp! Was? Das hier müsste die Tür zum Wohnzimmer sein. Da sitzen sie und sehen fern. Wer? Psst! Der Schreiner und seine Frau. Ziegler heißen die, glaube ich. Ja, Ziegler. Steht hier in der Akte. Die haben noch die Mutter im Haus. Aber um die müssen wir uns nicht sofort Gedanken machen. Die ist bettlägerig im Obergeschoss. Wir machen erst das Ehepaar. Ziegler? Ja, oder wie die heißen. Die Alte können wir dann in Ruhe im Bett zerteilen. Die rennt nicht mehr davon. Die ist zu gar nichts mehr in der Lage. Das ist das Gute. Also, wie besprochen, gehen Sie ein Stück zur Seite. Bereit? Ja. Euch lassen! Hier ist niemand, nicht mal der Fernseher läuft. Unsinn! Licht an! Ja. Dann machen Sie das Licht an! Ja. Ludwig, schnell! Sehen Sie hinters Sofa. Schnell! Ja. Und? Und was? Na, ist da was? Ein Schraubdeckel von der Sprudelflasche und Staubflusen. Ja, schon gut. Sie müssen oben sein. Oben, natürlich. Bei der Alten. Das Abendgebet, natürlich. Kommen Sie schnell. Wir müssen hoch. Kommen Sie. Licht aus. Schnell! Zurücktreten und los! Ludwig, sieh unterm Bett! Was unterm Bett? Nachsehen, schnell! Ich im Schrank. Was im Schrank? Schnell, Licht an! Hier ist nichts! Sicher? Ja, also eine Schuhschachtel. Ja, ruhig! Ruhig. Ruhig, ganz ruhig. Na gut, wir improvisieren jetzt. Sie gehen runter, stellen sich innen vor die Haustür und wenn jemand raus will, in Gottes Namen, dann hauen Sie ihm halt fürs Erste eins über den Schädel. Da, mit der Dings da, also mit der... Posaune. Posaune, da, verstanden? Ja, und Sie? Na was, ich durchsuch das Haus. Na, machen Sie hin! Schnell runter zur Tür! Schnell! Ja! Nichts! Nichts! Nichts! Und? Gar nichts. Keine Menschenseele. Was ist das hier? Nichts! Das ist gar nichts! Das kann doch nicht wahr sein! Das kann doch nicht wahr sein! Also, hier ist jetzt niemand. Obwohl die da sein sollten, die Ziegler. Ja, so steht sie an der Akte. Ja. Das ist jetzt unvorhergesehen, aber kein Grund, die Fassung zu verlieren. Wir werden jetzt weitergehen zum nächsten Haus. Alles wie besprochen. Sie bleiben hinter mir und verhalten sich ruhig. Ja, und die Ziegler? Also, die Ziegler sind nicht hier. Demnach sind sie woanders. Ja, aber wo? Nur die Ruhe. Wir werden sie schon finden. Wahrscheinlich sind sie bei den Nachbarn. So, Sie wissen, wie Sie sich zu verhalten haben. Ja. Gut. Dann gehen wir jetzt weiter. Hier wackelte der Mann vor dem Spiegel stehend mit den Ohren. hier verschwand die Spinne im Staubsaugerrohr. Hier schrie der Mann. Hier schwieg die Frau. Hier schrie die Frau. Hier ging das Licht an beim Druck auf den Schalter. Hier träumte die Frau eines Nachts, die Erde sei wüst und leer. Dann wachte sie auf. Hier saß plötzlich ein Eisvogel auf der Fensterbank und der Mann hielt es für ein Zeichen, konnte es aber nicht deuten. Hier erschrak das Kind im Hausflur, weil es dachte, da stünde jemand. Aber da stand niemand. Herr Erzengel! Was ist denn? Da ist etwas, glaube ich. Wo ist etwas? Na, da bewegt sich was, da bei der Hecke. Wo? Ja, schnell! Ach, das ist nur ein Igel, der wühlt da nur im Laub. Was? Ja. Nur ein Igel? Das ist nur ein Igel? Nur im Laub? Entschuldigen Sie. Wir hätten nur eben eine Frage. Haben Sie zufällig hier vor kurzem etwas gesehen, was Ihnen auffällig vorkam? Also... Auffällig? Nein. Sie haben also nichts gesehen? Doch. So? Was? So. Na, was haben Sie denn gesehen? Was soll ich denn wohl gesehen haben? Sie sagten, Sie hätten was gesehen. Natürlich habe ich was gesehen. Ich bin ja nicht blind. Und was? Na, Laub. Was denn sonst? Ich wühle ja hier im Laub, wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden. Suchen Sie etwas? Jetzt reicht es mir aber bald. Ich sagte, ich wühle hier im Laub. Ich suche nichts. Ich wühle nur hier im Laub. Und warum? Ja, ich habe das Laub, hier zu wühlen. So ist das. Was soll ich denn sonst machen? Na nun, Sie könnten ja spazieren gehen, sich den Garten angucken, irgendwas. Aber was hat das denn mit dem Laub zu tun? Na nicht. Ja eben, aber das Laub ist ja da und also habe ich es zu wühlen oder fällt Ihnen was anderes? Na ja, ich dachte, Sie wühlen im Laub, um Futter zu suchen. Sie wollen mich verdeppern. Noch mal. Ich wühle hier im Laub, weil ich im Laub zu wühlen habe. Ja. Wieso sollte ich Futter suchen? Das ist ja in dem Laub. Ja, und deshalb wühlen Sie im Laub. Entschuldigen Sie mich. Ich habe zu tun und würde Sie bitten, mich hier wühlen zu lassen. In dem Laub. Sonst muss ich mich einrollen. Nein. Ja, doch. Sonst muss ich mich einrollen, wenn Sie mich jetzt nicht in Ruhe hier wühlen lassen. Ja, lassen und damit wir, ja. Ist niemandem geholfen. Ihnen nicht und mir erst recht nicht. Ludwig, kommen Sie. Das ist nicht ganz richtig. Ja, Sie sind nicht ganz richtig. Sie halten mich davon ab, dass ich im Laub wühle. Und dann beschimpfen Sie mich. Wühlen Sie denn im Laub? Warum sollten wir denn im Laub wühlen? Ach, sehen Sie. Und ich bin nicht ganz richtig. Ludwig, kommen Sie, unser Auftrag. Ja, ja. Ihr Auftrag, das ja, ist wichtig. Aber ja. Mein Auftrag, das ist nicht wichtig, im Laub zu wühlen. Ja, ja, das ist ja typisch. Alle halten das ihre für wichtig. Aber was der andere macht, das ist unwichtig. Sogar wenn man im Laub wühlt, dann heißt es, der wühlt ja nur im Laub. Ja, Ludwig, kommen Sie. Das nächste Haus... Wir gehen rüber, das nächste Haus. Kommen Sie! Aber... Ludwig, kommen Sie! Das Warten der Heringe im Kühlschrank. Berechnungen. Die Flugbahn von Asche. Das möglicherweise tote Tier auf der Straße. Laub auf dem Boden des blauen Schwimmbeckens. Die zufällige Ähnlichkeit der Wörter Liebe und Leben. Eingeschlafene Hände. Der verzweifelt fallende Schnee Ende Mai. Der zumindest nach oben offene Himmel. Die unter den Füßen schreienden Kieselsteine. Das muss das richtige Haus sein. Sind ja nicht viele. Gruber steht hier auf dem Klingelschild. Gruber. Moment. Geben Sie mal die Akte her. Gruber. Hausnummer, ja, ja, ist richtig. Also, dann rein. Also, wie gehabt, klar? Ja. Das mag hier vielleicht ein Kaff sein, ein erbärmliches Kaff. Ja. Ein lächerlicher Auftrag für mich, für einen Erzengel. Ein geradezu lachhafter Auftrag. Aber auch der muss professionell gemacht werden. Konzentriert durchgezogen werden. Höchst konzentriert, Ludwig. Ja, ja, konzentriert. Gut. Mir nach. Am Ende des Flurs. Da ist die Küche. Da essen Sie zu Abend. Hier, das ist es. Aber... Psst. Aber das ist doch eine Glastür. Es müsste doch Licht, es ist ja gar kein Licht. Psst, seien Sie ruhig. Aber... Ich weiß ja, also Licht, es müsste Licht sein, ja. Aber Sie müssen hier sein. So ist doch der Plan. Na, der göttliche Plan. Wir gehen jetzt rein. Wieso? Wir gehen jedenfalls rein, wie auch immer. Und los. Ludwig, machen Sie das Licht an. Soll ich mich an der Haustür postieren? Ja, also... Nein, lassen Sie, Ludwig. Ich muss mich mal kurz hinsetzen und nachdenken. Ja, und die anderen Zimmer? Nein, nein, die müssen hier sein. In der Küche hieß es... Irgendetwas, die müssen doch hier sein. Die müssten hier sein. Ja, vielleicht sollten wir es noch mal in der Akte überprüfen. Nein, nein, die Akte, ach, die Akte. Das steht ja in der Küche, das steht doch da. Ich bin doch kein Stümper. Darf ich? Na, dann lesen Sie es nach. Hier, bitte, lesen Sie es nach. Hier, Gruber, Grubert Herbert, geboren, Iffling. Unten auf der Seite, unten, bei Ort der Vernichtung, da steht es. Ort der Vernichtung, hier, also. Und? Küche, Ja. Zeit der Vernichtung, Und? Ja, ja, das ist schon hier, also das ist auch jetzt. Also? Ja, ja, und die anderen? Wer? Ja, ja, die Frau hat er... Bitte lesen Sie es selber nach. Gruber Irmtraut, geborener Haas, also Ort der Vernichtung, Küche, Zeit. Gruber Nicole, geboren, also 7 Jahre, also müsste er dann jetzt hier sein, Ort. Und? Ja. Was? Bitte? Und? Was? Habe ich recht gehabt? Ja, ja, schon, na ja, aber ich lese ja noch. Was? Naja, die Akte von der Tochter, Nicole Gruber. Nicole isst gerne Pfannkuchen, eingeschult, Haare meist zum Zopf, da spielt gelegentlich mit Puppen, schaukelt oft im Garten. Ort der Vernichtung? Ja, hier fehlt aber die nächste Seite. Hier ist ja nur eine Seite zu der Tochter. Was fehlt? Seiten fehlen, hier ist ja nur eine Seite zur Tochter. Was für Seiten sollen denn da fehlen? Naja, da müssen ja noch ein paar Seiten dazugehören, die Akte bei den anderen... Bei den anderen? Naja, die ist doch auch nicht nur eine Seite. So? Nun... Also ist ja überall. Das ist ja bei allen. Eine Seite, richtig. Das war's schon, mehr steht da nicht? Was soll denn da noch stehen? Naja, die Sünden. Zum Beispiel, ob sie gesündigt haben wegen, weil wir sie ja richten. Wir müssen doch wissen. Unsinn. Natürlich haben sie gesündigt. Die werden schon gesündigt haben. Ja, aber vielleicht auch nicht. Nein, nein, die haben. Glauben Sie mir, die haben. Aber woher wissen Sie das denn? Hören Sie mal, Ludwig. Sie gehen mir auf den Geist mit Ihrer Fragerei. Aber woher wissen... Weil... Also, Sie haben gesündigt, weil es... Es kann nicht anders sein, weil es nicht anders geht, verstanden? Wie? Was heißt das, nicht anders geht? Also, Sie wissen, die Welt in 7 Tagen, nun ja, da gibt es nun mal, Sie wissen schon, so eine große Maschine. Große Maschine? Da kann es mal haken, verstehen Sie? Wie? Haken? Na, das Übel. Was? Es kommt die Sünde, also... Ein paar winzige Fehler gibt es eben. In der Konstruktion. Fehler? Was heißt das? Naja, ein Problem mit der Relativität, mit der Ausfaltung der Welt. Etwas impulsiv. Der Urknall vielleicht, die unendlichen Zusammenhänge. Also, wie soll ich sagen, zum Beispiel der Mensch, der dem anderen hilft. Zum Beispiel hilft währenddessen anderen nicht. Zack, da ist sie schon, die Sünde. Verstehen Sie? Nein. Ein Problem der Ausfaltung. Man hätte das Ganze überschaubarer konstruieren müssen, möglicherweise. Linear, nicht so flächig. Aha. Nein, vielleicht als Punkt nur. Ohne Zeit. Quasi ohne Handlung, als Zustand oder so. Oder so. Ich weiß auch nicht. Naja, Sie wissen schon, ein kleiner Fehler in der Konstruktion eben. Aber das kann mal passieren. Aber wer wird denn dann mit dem Schwert gerichtet und wer nicht? Na, alle. Alle werden gerichtet. Alle sündigen ja, sag dich doch. Ja, aber wenn Sie alle... Sie nerven. So ist eben der göttliche Plan. Göttliche Plan, aber ein Kind... Auch die Kinder sündigen doch. Das ist ja doch Unsinn. Jeder sündigt. Nur die Ungeborenen ja nicht. Aber die werden ja nicht gerichtet mit dem Schwert. Na klar doch, Ludwig. Was haben Sie denn für einen Gerechtigkeitsbegriff? Nur weil man ungeboren ist, heißt das ja nicht, dass man später nicht sündigen würde. Vorauseilende Schuld sozusagen. Nur eine Frage der Zeit. Aber... Nichts aber. Deshalb steht es natürlich nicht jedes Mal in der Akte. Aber das wäre ja... Passen Sie auf, was Sie jetzt sagen. Aber... Psst! Still! Sag mal was! Da! Im Garten! Die Schaukel im Garten! Die Schaukel, die quietscht! Schnell, das Licht aus! Ja. Schnell, wir müssen runter in den Garten! Gib uns die Hoffnung auf Antworten. Es ist wichtig. Die Formeln in den Büchern sind noch immer ungestellte Fragen. Lass den Mathematikern noch etwas Zeit für ihre Rechnungen. Sie sind nicht einfach. Aber lass auch weiterhin den Wind durch die Bäume streifen. Einfach so. Ludwig, sehen Sie was? Nein, es ist zu dunkel. Aber die Schaukel, da ist niemand, wenn ich das richtig sehe. Es ist, da war es gerade, direkt über uns. Es ist eine Schwalbe, wenn ich mich nicht täusche. Sie, hallo, Schwalbe, hallo, Sie. Ja, Sie sind doch... Keine Schwalbe. Ich bin ein Bauernsegler. So was Ähnliches aber doch. Wenn Sie meinen... Und was sind Sie für Vögel? Wir sind keine Vögel. Aber Sie haben doch Flügel. Aber seltsame Vögel, nun ja. Wir sind Engel. Keine Vögel, wie dem auch sei. Könnten Sie uns sagen, also, ob Sie etwas gesehen haben in der letzten Zeit? Also, ich meine... Die Dunkelheit! Ich habe gesehen, wie sie kam! Entschuldigen Sie, könnten Sie vielleicht kurz landen, damit wir uns, kurz unterhalten können? Oh, warum nicht? Nur kurz! Nein, das geht nicht! Warum denn nicht? Lass mich nie. Niemals! Oh. Auch nicht zum Schlafen? Nein! Ich schlafe ja in der Luft. Immer. Ich steige hinauf. Mühsam. Und dann schlafe ich ein, mit ausgebreiteten Flügeln oben in der Höhe. Dort schlafe ich ein. Ich schlafe und sinke in Kreisen herab. Und dann wache ich auf, bevor ich den Boden erreiche. Ich schlafe unruhig, immer unruhig. Ich darf nicht zu lange schlafen. Ich muss ja aufwachen. Und ich wache auf über dem Boden. Und dann steige ich wieder empor. Hoch, bis ich müde bin. Und ich werde schnell müde. Ich schlafe ja nur unruhig. Und oben schlafe ich wieder ein. Ich schlafe unruhig. So ist das. Und sie berühren niemals. Nein! Nein! Und es ist mir rätselhaft, wieso sie dort stehen. Sie müssten nicht. Sie haben Flügel. Was machen sie überhaupt da? Wir haben den Auftrag, das Ende zu vollziehen. Oh. Oh. Das ist gut. Das ist eine gute Nacht. Das geschehen sein? Nun, wir sind hier. Nun ja, es gab ein paar Komplikationen, aber ich denke, so innerhalb der nächsten halben Stunde in etwa müssten wir die Bewohner ausgelöscht haben. Bewohner? Die Menschen hier. Und dann? Was und dann? Dann sind wir fertig. Und dann haben Sie das auch weggeräumt? Was weggeräumt? Na, das räumen Sie doch weg, nicht wahr? Den Garten, meinen Sie? Auch? Das alles? Wie das ganze Iffling, auch? Das? Nein, ich meine, dieses Ding, das Ganze. Die Welt? Sie meinen die Welt? Ja, das war's, das meinte ich. Es riecht, diese Verwesung, die Fäulnis, riechen Sie es denn nicht? Nein, also ich rieche jetzt so erstmal nicht. Es ist Fäulnis. Fäulnis, glauben Sie mir. Die Fäulnis. Die Blumen sprießen. Die Bäume, die Gräser, sie blühen und riechen nach Tod. Sie sprießen und blühen, aber es ist nur ein Welken aus dem Boden heraus. Müdigkeit! Ich sehe ununterbrochen, wie es fault und siecht. Ich darf nicht landen, diese Sterblichkeit. Man muss es entfernen, endlich. Sie müssen es entfernen. Sie haben es doch. Waren Sie das? Dann müssen Sie... Nein, wir haben es... Also, wir waren es nicht direkt. Wer denn dann? Gott, also der war's. Wer? Unser Herr! Aber dann können Sie doch... Nein! Das steht nicht im Auftrag. Ludwig, wir gehen. Warten Sie. Wissen Sie, manchmal, da träume ich. Ja? Ich träume. Und wissen Sie, wovon? Nein. Ich träume dann, ich fliege. Wie ich fliege, ich meine, wirklich fliege. Ja. Nicht nur, um mich in der Luft zu halten. Es ist vielmehr ein Fallen. Ein Fallen. Ich falle durch das All. Ach. Es ist klar, ganz klar, ja. Das All. Alles ist von größter Klarheit. Ja. Ich falle hindurch. Endlos falle ich durch das All. Ja. Und ich habe keine Angst mehr. Da ist nichts mehr, auf das ich fallen könnte. Keine Verwesung mehr. Nirgends. Alles ist sauber und klar. Und dann, wissen Sie, dann breite ich die Flügel aus und segle. Und fliege. Aber nicht, um aufzuschlagen. Ich fliege nur um des Fliegens willen. Aha. Wissen Sie, es ist eine Erlösung. Oh. Aber dann mache ich kurz über dem Boden auf und es stinkt nach Verwesung. Dieses Stauben. Man muss es endlich. Wir gehen, Ludwig. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Auf Wiedersehen. Ludwig. Ja, aber wir können wir doch... Wir gehen. Aber Sie müssen. Das geht nicht mehr. Das ist nicht mehr tragbar. Kommen Sie, Ludwig. Wir haben einen Auftrag. Wir dürfen uns nicht immer aufhalten lassen von so einem Kram. Wir haben diesen Auftrag. Auftrag, Auftrag. Und wir haben noch niemanden gerichtet. Keine Menschenseele. Dabei sollten wir längst, auch wenn es so weitergeht, wir müssen. Froschwanderungen an der Schnellstraße. Wettervorhersagen. Manche richtig. Flüchtige Bekanntschaft mit einer Katze. Fehlende Knöpfe. Falten in deinen Augenwinkeln. Fliegenbeine auf der Fensterbank. Bleistiftstummel. Das Schulheft meiner Mutter. Leere Wäscheleinen. Die glorreiche Schlacht von Waterloo. Tage, an denen die Müllabfuhr kommt. Hier, Ludwig. Wir steigen hier über den Zaun. Ja, aber vorwärts. Du, die Brombeer. Vorwärts. Aber die Brombeerranken. Verflixt. Mein Flügel. Diese. Ludwig, helfen Sie mir mal. Diese Ranken, ich hänge fest. Ja, Moment. Ich komme hier schon. So was aber auch. So. Dieses Zeug überall. Also, Ludwig, wir gehen weiter. Wir werden sie jetzt finden. Wir müssen sie ja doch finden. Sie sind hier. Nach Gottes Plan. Ja, sie müssen doch hier sein. Irgendwo. Ich verstehe nicht, wieso. Kommen Sie, Ludwig. Kommen Sie. Wir werden sie schon finden. Hier macht der Apfelsaft das Geräusch, das Apfelsaft macht, wenn er in ein Glas gegossen wird. Hier roch der Mann an seinen Füßen, während vor dem Fenster Schwalben segelten. Hier aß das Kind Erdnüsse, die von weit her gebracht worden waren, über das große Meer. Hier sagte der Mann zu einem anderen Mann, Herr Karcher, weil dieser Mann so hieß. Hier kam Regen durchs Fenster. Hier vernahm das Kind im Mutterleib Gespräche über Steuernachzahlung und Vollkornbrot. Hier sog sich die Welt voll Dunkelheit und die Sterne rieselten vom Himmel. Hier erinnerte sich die Frau an einen Urlaub im Harz. Hier dachte der Mann in einem Augenblick, dass das Universum unendlich sei und dass er es in eben diesen Augenblick tatsächlich begreife. Und dann dachte er, Unsinn. Hier mochte das Kind Würstchen. Ach, wie das Kind hier Würstchen mochte. Hier stellte die Frau einen Apparat an, aber dieser war kaputt. Ludwig, ja? Ihre Flügel. Packen Sie Ihre Flügel zusammen. Stopp! Schlüssel. Was? Den Schlüssel. Ja, den haben Sie doch. Unsinn. Ach doch, ja. Wie heißen die Bewohner denn? Was weiß ich. Seien Sie ruhig und verhalten Sie sich so, wie ich das gesagt habe. Ludwig, machen Sie die Tür zu. Sie können doch die Tür nicht offen lassen. Ist ja schon cool. So. Sie sind... Ja. Wo... Ludwig, die Akte. Ja, aber die haben Sie doch. Ach ja, also, es ist zu dunkel. Soll ich das Licht anmachen? Sind Sie des Wahnsinns? Dann bemerken die uns ja. Nein, also, machen Sie mal die Tür auf, einen Spalt, damit ich ein bisschen Licht von der Straßenlampe habe. Also, Rapp, Herr und Frau. Also hier steht, Sie sind... Ja, nach dem göttlichen Plan. Sind Sie im Flur. Im Flur? Im Flur? Aber... Ja? Wir sind hier doch im Flur. Ja, im Flur. Machen Sie mal das Licht an. Verflixt, machen Sie erst die Tür zu, sonst kann man uns ja sehen. Ludwig! Ja, ja. Also, das ist hier der Flur. Es stimmt nicht. Warum stimmt es nicht? Es muss stimmen. Ja, vielleicht könnte es ja sein. Vielleicht ist ein Fehler. Oh. Im göttlichen... Unsinn. Naja, aber Sie sagten doch vorhin, also in der Schöpfung, Sie... Was? Na, Sie erwähnten doch da auch einen Fehler. So eine Frechheit. Das habe ich nie gesagt. Unregelmäßigkeiten vielleicht, wenn man so will. Ein, zwei kleine Unregelmäßigkeiten, aber keinen Fehler. Gott ist vollkommen. Völlig und ganz und gar vollkommen. Ja, schon. Er macht keine Fehler. Keine Fehler, aber eben kleine Unregelmäßigkeiten. So. Ich habe vielmehr das Gefühl, dass hier nichts gelingt, weil Sie hier immer unnötige Fragen stellen. Ach. Hätte man mich das alleine machen lassen, dann wäre ich längst durch. Alle Gerichte, zerteilt, mit dem flammenden Schwert, im Namen des Herrn, des Vaters und... Aber Sie halten mich immerzu auf. Flattern hier mit ausgebreiteten Flügeln durchs Dorf, durch dieses Kaff, dieses Iflingen. Eine Zumutung ist das, dass ich so einen Auftrag zu erledigen habe. Ich bin der Erzengel Michael. Wieso bin ich nicht in Rom oder sonst wo? Nein, nein, Iflingen soll ich schlachten. Dieses Kaff, dieses... Aber, was aber? Ja, vielleicht sollten wir mal kurz in der Offenbarung nachlesen. Offenbarung? Na, es ist ja so ein frommes Dorf. Ihr müsst sich doch schnell eine Bibel finden lassen. Wir könnten doch mal in der Offenbarung nachlesen. In der Offenbarung. Ja, aber das ist doch... Als hätten Sie jemals verstanden, was da drin steht. Als würde es das geben, was da steht. Sie glauben das, was da steht? Sie haben wohl die neunköpfige Hure Dingsbums. Babylon. Die haben Sie ja wohl auch schon gesehen. Sagen Sie mir Bescheid, wenn sie vorbeikommt, Ludwig. Sagen Sie mir Bescheid, das will ich sehen. Ja, aber doch, steht doch drin, wie es endet. Unsinn! Da steht irgendwas, aber nicht, wie es endet. Das ist eine Drohung. Eine diffuse Drohung, eine Einschüchterung, das schon. Aber das ist ja... Seien Sie still! Halten Sie Ihren Mund. Gott ist gerecht. Gott ist vollkommen. Die Menschen sind sündig und deshalb werden sie gerichtet. Oder sind sie etwa nicht sündig? Ja, schon. Und wie? Und deshalb werden sie gerichtet. Und wie? Zasch, zasch, zasch! Mit dem flammenden Schwert und keine Gnade. Sie sind sündig, sündig in der Welt. Wir zerteilen sie zu Asche. Aber sie sind nicht hier. Natürlich sind sie hier. So steht es im göttlichen Plan, im Plan des Allmächtigen. Sie können nicht geflohen sein. Sie wissen ja gar nichts davon. Sie sind hier. Nur eben, sie sind hier. Wir werden sie schon finden. Wenn Sie mich nicht immer sabotieren würden mit Ihrem Gerede. Wir gehen weiter. Sie sind hier. Wir gehen bis zum Ende von Iflingen. Und zwar Disziplin. Wir haben unseren Auftrag. Den göttlichen Auftrag. Und der wird ausgeführt. Wir richten die Menschen. Wir werden sie richten. Und Sie? Ja. Sie halten jetzt den Mund. Wir gehen weiter. Weiter. Sie gehen hinter mir und leise, leiser und machen Sie das Licht aus, das Licht aus. Ja. Und halten Sie Ihren Mund und die Tür, machen Sie die Tür zu. Ja, ich mache sie leise zu. So. Und jetzt alles nach Plan. Oh, die verschlafenen Erdbeben. Haut. Junge und Alte. Vom Licht gelöschte Filzstiftzeichnungen. Die Beharrlichkeit der Flüsse und Bäche. Gravitation und Augenlider. Telefonbuchseiten. Überspielte Tonbänder. Vergessene Ortsnamen. Die Vitalität von Krebsgeschwüren. Längst ungültige Lexikoneinträge. Die Statistik für schwere Autounfälle. Das Lachen der Alkoholiker. Vom Regen angefüllte Ruderboote. Die Botschaft des Telefonrauschens. Vorgestern. Aufgelöste Sparbücher. Rolltreppen. Abwärts. Und aufwärts. Verlassene Maulwurfshügel. Nicht weggeworfene Busfahrscheine. Kokospalmen und andere Dinge, die es so nicht gibt. Auf Grabsteinen die Stelle zwischen beiden Daten. Ein einzelner Flügelschlag. Leere Fensterkreuze. Hoffnung der Kinder. Nussschalen, die das Meer erreichen. So viele Telefongespräche. Unerwiderte Zuneigung zu Igeln. Abschiedsbälle. Ein Geburtenverzeichnis von 1812. Nie abgeschickte Briefe. Ausgestorbene Tierarten. Zum Beispiel das Mammut. Tage, an denen irgendwas Besonderes war. So, hier sind wir. Ja. Hier sind Sie. Das letzte Haus. Hier. Wir müssen durch den Laden unten. Hoch. Durch den Laden? Na, hier. Diese. Durch diese Schlachterei. Oh. Hoch. In die Wohnung. Da müssen Sie sein. Wo sollen Sie denn sonst sein? Sie bleiben auf Abstand, damit ich freie Bahn habe mit dem Schwert. Wir werden Sie richten, Ludwig. Also. So. Alles nach Plan. Auf Abstand. Los! Psst! Stopp! Was ist das? Das war da. Da hinten. Hinter der Tür. Die andere hinten in der Schlachterei. Na gut. Also, dann gehen wir da jetzt erst rein. Also, Tür auf. Ich gehe rein. Sie machen das Licht an. Verstanden? Und los! Hier ist es. Was? Ein Fleisch. Meine Güte, was ist denn das da in dem Käfig? Ein Schwein. Ich bin ein Schwein. Ein Schwein. Ein Schwein. Endlich, dass Sie da sind. Endlich. Endlich. Sie müssen mich... Nein, geht nicht im Auftrag. Was? Aber Sie müssen mich doch... Sie müssen mich ja doch endlich... Nix! Steht nicht im Auftrag! Machen wir nicht! Punktum! Sie müssen mich endlich... Nein! Schlachten! Was? Schlachten! Ich bin doch ein Schwein! Ein dreckiges Schwein! Sie müssen mich endlich schlachten! Aber Sie können... Nichts! Menschen! Wir schlachten Menschen! Wo sind Sie, die Menschen, diese Iflinger? Sagen Sie mir, wo Sie sind! Aber das ist es ja! Sie sind weg! Seit wann? Seit einer Ewigkeit! Einer Ewigkeit? Seit vorhin! Na, was denn nun? Sie haben mich hier gelassen, aber Sie hätten mich doch schlachten sollen mit den Messern. Den herrlichen Messern. Sie sollten mich schlachten, aber Sie sind weg! Ich weiß nicht, seit wann. Weg! Ludwig, wir gehen! Halt. Nein, Sie können mich nicht hier lassen. Nein. Ich bin es, das Schwein. Sie müssen mich schlachten. Ich habe es verdient. Ich war immer ein Schwein. Meine Väter und Großväter, alle Schweine, alle wurden geschlachtet. Sie müssen mich auch schlachten. Wie ungerecht ist diese Welt. Alle werden geschlachtet, aber ich... Mir wird es vorenthalten. Warum? Schlachten Sie mich. Hier, schlachten Sie mich. Sie haben da doch ein Messer, ein wunderbares Messer. Das ist ein Schwert. Wunderbar. Ja. Ein wunderbares Schwert. Trennen Sie mich auf. Haben Sie Erbarmen. Ich bin noch ein Schwein. Trennen Sie mir den Bauch auf. Hier, sehen Sie, ich bin Würste. Herrliche Würste. Ich habe es doch verdient. Ich habe die Schlachtung verdient. Nach all den Jahren. Endlich. Ich muss aufgehen. Endlich zu Fleisch. Stechen Sie hier rein. In die Schwarte. Stechen Sie. Ich habe so lange darauf hingearbeitet. Auf die Schlachtung. Und dann ist niemand mehr da. Bin ich denn verflucht? Was habe ich getan? Bin ich es nicht wert, geschlachtet zu werden? Zerteilen Sie mich. Ludwig, ja. Wir gehen. Ludwig. Nein. Nein, haben Sie Erbarmen. Erbarmen. Ich war immer gut. Immer ein gutes, dreckiges Schwein. Schlachten Sie mich. Sie haben noch ein Messer. Rein. Nur ein-, zweimal rein. In die Schwarte. Mehr will ich doch nicht. Sie können mich doch nicht hier lassen. Ich ertrage es nicht mehr. Ich auch nicht. Dieser verfluchte Auftrag. Gottes Plan. Diese Idiotie. Diese verfluchte, dieses... Wir gehen, Ludwig. Ja. Raus. Da kommen Sie. Raus. Das Ende. Ja. Das Ende. Der Unterschied zwischen Sonnenauf- und Untergang. Die unersättliche Stechuhr. Kalenderblätter. Die Ähnlichkeit von Sekunden und Jahren. Büroklammern, die nichts zusammenhalten. Schlachtfeste. Beruhigungsmittel, normale Dosis. Eine Nebenrolle in einem 50er-Jahre-Film. Die Erfindung des Flugfahrrads. Schlaflosigkeit, durch nichts bedingt. Der in der Regentonne schwimmende Käfer. Sachen wie Gegenwart. Rauchblumen. Ein Papst, an seinem Schluck aufgestorben. Nie veröffentlichte Bücher. Das abgeschossene Bein meines Großvaters bei Odessa. Eine Tasse Schnee. Sinnlosigkeit umgekehrt. Tjerk Gisolnis. Unverständliche Lautsprecherdurchsagen. Jetzt. 3, 4, vielleicht 5 Lebensabschnitte. Die Krone Karls des Großen in einer kleinen Glasvitrine. Der Duft von Plastikrosen. Mit ins Grab genommenes Rezept für eine Grillsoße. Dörfer, die dem Tagebau gewichen sind. Das an die Tochter vererbte Hochzeitskleid. Aufgegebene Supermarktfilialen. Deckweiß. Dezember. Unerbittliche Strahlung. Überall. Gescheiterte Diäten. Heldenfriedhöfe. Unhörbare Frequenzbereiche. Beim Aufwachen gelöschte Träume. Länder, die ich aus dem Atlas kenne. Der Preis, den Marie Curie bezahlte. Unterschiedliche Joghurtsorten. 2,5 Minuten Schweigen. Och, eine im Knopfloch verwelkte Blume. Alles, was man sagt, ist man selber. Die vergessene Zeit im Mutterleib. Vorige Woche. Schwarzer Anzug. Dringende Anschaffung. Gelegentliche Stummheit. Tabellarische Lebensläufe. Das Geräusch der Standuhr. Oh, dieses Herz, das an Dingen wie Balkonblumen hängt. Fluchtpunkte, eingezeichnet auf Butterbrotpapier. Nachworte. Das krampfhafte Festhalten an Augenblicken. Selbstgespräche. Vergeblich ausgefüllte Lottoscheine. Im Boden schlafende Granaten. Das Referat eines Stotterers. Die Gefängnishofstunde. Der traurige Gesang der Kaffeemaschine. Unvollständige Enzyklopädien. Hingesagtes. Auf Stadtplänen zurückgelegte Wege. Buchführung über Regentage. Für unnötig erachtete Autobiografien. Das Aussterben der Leuchtkäfer. Eine alte Armbanduhr, den Zeitpunkt des Versagens exakt angebend. Dieses Huhn, wie es ohne Kopf über den staubigen Hof rennt. Fehlende Nachfrage nach Wiesenschaumkraut. Die Allgegenwart von Kanalisation. Eines Tages. Entfernungen, räumliche und andere. Das angenehme Gemurmel der Geisteskranken. In der Hosentasche gefundene Fusseln. Gelegentliches Denken an Haut. Das Aufwachen im Straßenbahndepot. Wahrheitssuche. Der befremdende Anblick der eigenen Füße. Zukünftige Ruinen. Zu viel Angst, um ein Sexheft zu kaufen. Eine Ansammlung von Atomen im Spiegel. Kein Guthaben mehr auf der Karte. Geklärte oder ungeklärte Todesursachen. Allgemein und Wolkenbildung. Das sich entfernende Juchzen schlittenfahrender Kinder. Disteln und andere verkannte Lebewesen. Die nebligen Aussichtspunkte. 1, 2, 1, 2, Test, Test. Ein wenig Sand, aufgehoben in den Schuhen. Die eigene Stimme auf Tonband. Glück. Ja, auch das. Spinnenfäden, fortgetragen im Wind. Gedenkminute für etwas, das auch vorbeiging. Sachen, die man verstehen wollte. Ach, nutzlose Einsicht, dass Optimismus nützlich sein könnte. Trockener Froschleich. Das Mädchen mit den schiefen Zähnen. Sekundenschlaf. Auf dem Klo sitzend. Falsch notierte Telefonnummern. Wissenschaftliche Erklärungen für das Weinen. Die weiße, weiße Tapete. Das Ertasten der kaputten Taschenlampe. Tage mit Weltschmerz und Schnupfen. Mein durch die Haut schimmerndes Gerippe. Das Leben eines Zirkuspferdes. Im Gras, vergessene Falläpfel. Die in einem Schlachthof erkannte Wahrheit. Gleisstränge, in der Wiese verschwunden. Der verdorrte Kaktus. All diese Stunden zugebracht mit Einschlafen. Finnland wolltest du sehen, eigentlich. Auf der Straße Sachen zwischen anderem Sperrmüll. Die in der Scheune aufbewahrten Stricke, auch der meines Onkels. In einem alten Schuhkarton. Gefundenes Kinoprogramm. Verlernte Sprachen. Das Nichts. Zu lesen auf der Zimmerdecke. Die Vermehrung des Staubs. In einer Lebendfalle verkümmerte Maus. Nie vorgeführte Kartentricks. Das Ende. Das Ende. Das Ende. Das Ende. Das Ende. Ende. Das Ende. Das Ende. Das Ende. Das Ende. Das ist das Ende. Also... Aber... Seien Sie endlich ruhig! Es ist ja grauenhaft. Es ist ja alles grauenhaft, diese ganze Veranstaltung. Grauenhaft, das ist alles grauenhaft. Ein elendiges Dings alles. Dieser Auftrag, es funktioniert nichts, nichts, nichts. Wir sind hier am Ende von Iflingen angelangt und nichts. Niemand gerichtet, nur dieser ganze Unsinn. Aber, diese Akte, der Plan, das ist eine verdammte Zumutung, ist das. Die Kirche. Was ist damit verflucht? Wir sind ja also die Kirche. Die Kirche? Wir sind hier, also hier ist ja noch die Kirche, das Ende. Das Ende? Ja, wir waren ja noch nicht in der Kirche. Das ist ja, die Kirche ist ja das letzte Haus. Die Kirche? Was wollen Sie denn in der Kirche? Da wohnt ja niemand. Die steht ja noch nicht mal in der Akte. Aber was, wenn... Wenn Sie da sind? In der Kirche oder was? Warum sollten Sie, also... Nachsehen könnten um wir doch. Um Gottes Willen, na gut. Dann sind Sie endlich ruhig. Die Kirche steht nicht im Auftrag. Aber gut. Aber... Ja, also kommen Sie. Der Auftrag, du meine Güte. Also ja. Ach, Herrgott, diese dicken Türen, diese schweren Verflucht. Es ist ja dunkel in Ihrer Kirche. Da ist ja nichts. Man sieht ja... Oh nein. Was? Herrgott, Ludwig. Die Posaune, sie ist eingeklemmt. Verflucht, Ludwig. Ich glaube, oh nein, sie ist... Was denn? Etwas zerbeutelt. Ja, Ludwig. Machen Sie mal Licht an. Gott, ist das hier finster. Es ist ja stockfinster in dieser verfluchten... Ludwig, Licht! Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo man in einer Kirche, also wo das Licht ist, angeht. Und nun... Ja, am Altar. Also da müssten doch Kerzen sein, die... Und wo soll der sein? Ja, der müsste doch da hinten sein. Da hinten? Ja, na dort. Sehr stockfinster hier. Ich sehe ja gar nichts. Der Altar. Ludwig, kommen Sie. Sehen Sie was? Nein, nichts. Alles schwarz. Nichts. Was ist denn? Ich bin gegen was dagegen. Kirchenbank. Eine verdammte Kirchenbank. Diese verfluchte Finsternis. Wir müssen eher in diese Richtung. In welche? Hier lang. Was? Wo? Wo sind Sie? Hier. Ja. Entschuldigung. Was? Ja, entschuldigen Sie mein Anrempeln. Welches Anrempeln? Na, ich hab Sie doch gerade mit dem Ellenbogen. Unsinn. Seien Sie... Was haben Sie? Ich dachte, etwas Weiches, also... Wo? Ja, hier. Wo hier? Ja, hier, irgendwo, da. Die Kirchenbank, also... Hier? Ja, da, Herr Erzengel. Wo sind Sie? Sind Sie das? Was? Das hier, also... Verflucht, was denn? Ich glaube, hier ist einer. Haare, eine Nase... Wie bitte? Licht. Schnell. Verdammt nochmal. Hier, ich hab die Kerze. Ludwig, wo sind Sie? Ludwig! Hier! Wo? Halten Sie ihn auf, den Menschen, halten Sie ihn auf! Ich mache... Moment. Ich hab's gleich. Licht, Moment. Was zur Hölle? Was? Sie sind alle? Sie sitzen hier. Ludwig, was? Die gucken so komisch. Das ist der Pfarrer, Ludwig. Das ist doch der Pfarrer, der da auf dem Altar liegt, oder? Ich glaube... Ludwig, ruhig. Im Namen des Herrn, wir sind hier... Ihnen das Ende zu bringen. Die rühren sich nicht, Herr Erzengel. Vielleicht... Was denn? Vielleicht sind die tot. Sind die kalt? Was? Ob die kalt sind? Ja, soll ich also... Na, fühlen Sie mal nach bei einem. Und? Na ja, also kalt nicht, also kühl würde ich sagen. Dann sind sie tot. Tot? Tot. Wieso sind die tot? Verdammt, wir müssen sie doch töten. Das ist doch der Auftrag. Wir haben doch den Auftrag. Hierher, der Pfarrer. Was ist? Hier, der Pfarrer. Der Pfarrer, der hat hier ein Papier in der Hand. Na ja, ein Zettel sehe ich auch. Und? Steht was drauf? Ja, also... Verdammt, dann lesen Sie vor. Gott, Herr, allmächtiger Vater im Himmel, erbarme dich unser. Nun treten wir vor dich, erbarme... Heilige Güte, verschonen Sie mich mit diesem Unsinn. Was steht denn da nun? Na ja, hier, der Weg gefolgt, Gebote, dem Licht, ewig die Sünde. Unschuldig, allmächtiger Vater. Herr Gott, noch mal, was steht denn drin? Also, dass Sie alles getan haben, was Gott und Sie sind unschuldig, keine Sünde, also steht da. Und, warte mal, Sie könnten wie... Wie könnten wir in unserer Schwäche bleiben ohne Schuld? Wie könnten wir der Sünde entfliehen und sein, o Herr, wie du es befiehlst? Ja, bla bla bla. Herr Gott, Ludwig, ersparen Sie es mir. Was steht da? Steht da noch etwas? Hier dir zu Füßen unsere Unvollkommenheit, Allmächtiger, wir haben den Tod verdient. Ja, ja. Wir sterben im Namen der Unschuld, die uns befohlen, o Herr. Was? Sterben, Unschuld, trinken wir nun aus diesem Kelch. Aus was? Diesen Kelch, in dem das Blut ist, das du für uns vergossen. Welches Blut? Was? Ja, vielleicht ist damit gemeint, dass also der... Ach so, ja, richtig. Das, also dieses Blut, ja, ja. Weiter verdammt. Ludwig, was steht da noch? Ja, in dem das Blut ist. Also Kelch, trinken das? Ja, ja, weiter. Das du für uns vergossen hast und das Gift, das wir beigemengt haben. Was? Gift? Wie? In dem... Ach, du Verfluchte! Jetzt verdammte! Herrgott, solche Idioten! Herr, erbarme dich unser, in Freude treten wir vor dich, gütiger Vater, erbarme... Ludwig, ja, ja, seien Sie ruhig! Diese Idioten. Diese bekloppten Idioten. Was soll's, dann schlachten wir sie eben tot, das... Aber... Was aber? Aber im Auftrag. Wir dürfen sie nicht. Menschen ja, aber das sind hier keine mehr. Es ist verboten, Leichen, es sind ja keine Menschen mehr. Und somit steht nichts im Auftrag, somit steht nichts im göttlichen Plan. Und daran haben wir uns zu halten. Amen. Ach, meinetwegen. Wir gehen, Ludwig. Ein gottverdammter Auftrag. Ein Herrgott, das ist alles verflucht. Ein einziges grauenhaft, ein einziger Fehler. Ein verdammter Dreck, ein Unsinn, was für ein Unsinn. Kommen Sie. Ludwig. Ja? Wir hauen ab. Hier, die Straße entlang. Raus aus diesem verfluchten... Aber... Der Auftrag! Ja? Zum Teufel mit dem Auftrag! Wenn wir hier jemanden richten, dann darf ich wenigstens eine Straßenlaterne austreten. Ja! Der Auftrag. Ich werde hier wohl noch... Ja! Diese verfluchten, verdammten... Was wird Gott, wenn er erfährt, dass... Das weiß ich. Wahrscheinlich erfährt er es gar nicht. Iflingen, interessiert den nicht. Wir sagen einfach nichts. Diese Verfluchte. Aber das heißt jetzt, das ist jetzt das Ende, also von allem. Das war's jetzt. Das jüngste Gericht, oder? Ja, sozusagen. Und jetzt? Nichts. Keine Ahnung. Steht nicht im göttlichen Plan. Nichts. Weil... Halten Sie endlich den Mund, Sie Amateur! Halten Sie Ihren Mund! Pusten Sie doch Ihr Dings, Posaune. Ja, zur Lob... Lobpreise. Ja, spielen Sie, damit Sie endlich den Mund... Aber... Halten Sie den Mund! Und spielen Sie, Sie Amateur, spielen Sie verflucht. Das Ende von Iflingen. Hörspiel von Wolfram Lotz. Mit Wolf-Dietrich Sprenger als Erzengel Michael. Steffen Shorty Scheumann als Hilfsengel Ludwig. Lars Rudolf als Igel. Kathleen Gavlich als Mauersegler. Florian von Manteuffel als Schwein. Und Hedi Kriegeskotte. Wolfgang Pregler. Christiane Rosbach. Hartmut Stanke. Susanne Schäfer. Technische Realisation Andreas Völzing und John Krohl. Komposition und Musik Peter Keitzer. Regieassistenz Martin Bunz. Dramaturgie Andrea Oetzmann. Regie Leonhard Koppelmann. Die trüben Gänge des Ferienheims. Ausbesserungen mit Schnee. Umgehungsstraßen. Mein Brustkorb. Röntgenaufnahme. Den Rasen gemäht wieder und wieder. Die zunehmende Unordnung. Nachmittage mit Schulbüchern. Mars-Expedition. Im Fernsehen. In den Traktorspuren das Wasser. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2019.